12. November 2017. Andreas Seele wird 50. Die Geburtstagsrevue hier auf Radio Marabu. Der dritte Kölner Geigomarsch. Samstag, 27. Januar 2018. Um 12 Uhr geht es los. Treffpunkt am Bürgerhaus Stollwerk. Dreikönigenstraße 23 in Köln in der Südstadt. Die spanischen Windhunde brauchen unsere Stimme. Wir marschieren mit unseren Hunden durch Köln, vom Stollwerk bis zum Heumarkt und zurück. Angesichts des Endes der Jagdsaison in Spanien und des Weltgalgo-Tages am 1. Februar. Komm vorbei und marschier auch mit deinem Hund. Open Art, Flitter, mit Bernd Brecht auf Radio Marabu. Jetzt neu auf Radio Marabu. Broken Art Splitter mit Bernd Brecht. Ein strahlend blauer Himmel spannt sich am 12. November 2017 über die Metropole Leipzig. Auf dem Weg in die Innenstadt ziehen die Gratulanten durch ein Spalier tausender begeisterter Leipziger. So ist das Ziel, selbst für Gäste nicht zu verfehlen, die zum ersten Mal in Deutschland bzw. der Metropole Leipzig weilen. Schon Monate vorher setzen die umfassenden, vielseitigen Aktivitäten für die Geburtstagsrevue ein. Aus der Einheit wächst die Aktion. Ein Orkan des Jubels trägt den Jubilar auf seinen Platz. Stärker als alles Böse ist die Gewissheit des Sieges über das 49. Lebensjahr. Eine Sinfonie der Farben, der Freude und des Frohsinns. Gäste aus In- und Ausland. Zitieren wir Schiller. Wer zählt die Völker, nennt die Namen. In wie vielen Sprachen erklingt der Gruß? Alles Gute zum Geburtstag. Immer ist er Versprechen, Gelöbnis und Schwur, Solidarität mit dem Schaffen des Dichters zu wahren. Ein Höhepunkt werden die Lieder sein. Reißen sie ihre Zuhörer zu Begeisterungsstürmen hin. Zu den Vorrechten des Jubilars gehört wohl auch die Liebe. Feiern wir diese gemeinsam mit seiner Frau vor dieser imposanten Kulisse. Das Feiern macht hungrig. Dass es schmeckt, sieht man den Gesichtern an. Jeder kann so viel essen, wie er mag. Es sind Freundschaften, die nicht aus einer weltabgewandten, wirklichkeitsfernen Gefühlswelt entstammen. Hier verbindet die Liebe zur Kultur. Wenn das Finale dieser Revue verlischt, gilt sein Salut schon dem 60., 70., ja 80. Geburtstag. Und damit geht's los. Der Jubilar ist an meiner Seite, Andreas Hehle. Hallo. Hallo, Marcel. 50. Geburtstag. Es gibt eine gemeinsame Feier in Leipzig. Erzähl mal, wer ist dabei? Ja, also dabei sind ganz viele Menschen, die mich auf meinem Lebensweg und der natürlich auch ein Schaffensweg ist, begleitet haben. Als Künstler, als künstlerische Gefährten, Beobachter, aber auch manchmal auch als Menschen, die ich einfach bewundert habe und die ich dann selber beobachtet habe und die gar nichts mit mir zusammengearbeitet haben. Das sind allerdings sehr wenige. Und sehr viele Menschen sind im Publikum und manche sind auf der Bühne. Und man weiß aber auch nicht so ganz genau, ob Menschen, die sich zum Beispiel im Publikum rumtummeln, nicht doch auf die Bühne wagen. Wir haben den Abend geteilt in zwei Teile, in einen offiziellen Teil, das ist der auf dem Plakat steht, und in einen inoffiziellen Teil, wo dann tatsächlich noch ein bisschen die Sau rausgelassen werden kann, wo es ein bisschen unplugged ist und leiser wird, und wie ich die Leute kenne, die dann teilnehmen, ich sag gleich, wer da mit dabei ist, jammen die auch ganz gerne mal mit Menschen, mit denen sie sowieso schon hin und wieder mal das eine oder andere lustige Konzert gegeben haben. Für kurz gesagt bist du Autor, Textdichter. Wir schauen mal auf die Liste der Kollegen. Ich habe nämlich extra die Liste besorgt, weil ich mir das nicht merken kann. Also wir haben da auf dem Plakat stehen die Zöllner Liaison, nicht XL, weil das wäre die große Besetzung. Liaison tritt als Duo auf. Zusammen mit Tina Rogers, Jule Werner und Ben sind dabei. Manfred Maurenbrecher wird aufspielen. Jan Preuß ist dabei. Kapaulke, der Dichterkollege ist, auch mal kurzzeitig als Sänger von Possenspiel 2.0 auftauchte. Kurt Henschelmann, das ist ein begnadeter, wunderbarer Geiger aus Gera, mit dem ich sehr viele Sträuße zusammen ausgefochten habe. Ich habe ja Gera sehr lange gelebt und da haben wir dann sehr viel miteinander gearbeitet. Es war eine tolle Zeit, mit ihm ist ein toller Mensch. Manuel Schmidt und Marek Arnold werden dabei sein. Auch mit einer Überraschung, will ich aber nicht sagen, weil ich ahne es, weiß es aber nicht. Steffi Breiting und Tobi Hillig werden dabei sein, die werden unterstützt von André Drexler. Da sind wir wieder bei Tino Eisbrenner, ist ja mal so diese Diskussion, André Drexler und Tino Eisbrenner. Es ist nicht sicher, ob die beiden auch zusammen auftreten werden. Auf alle Fälle ist Fakt, dass Tino Eisbrenner auftreten wird und André Drexler wird auftreten. Und Ja, Arnold Fritsch wird dabei sein. Das ist Murmel. Murmel, genau. Das ist im Grunde genommen auch ein bisschen die Hommage an die Anfänge von mir als Texter mit, zusammen mit P16 natürlich. Dann ja, gehen wir mal weiter in die Zeit. H.C. Schmitz wird da sein, wird auch was machen. Max Wilhelm, der gerade eine Platte produziert hat, die sind gerade vorgestern, weiß ich nicht, aus dem Studio raus, jedenfalls vor ein paar Tagen, weil wir ja heute nicht gestern haben. Und da sind ja zwei Texte von mir zum Beispiel auf der Platte drauf, die anderen hat er selber gemacht, glaube ich. Und die wird er vortragen. Und dann eine Dame, die ich tatsächlich meiner Profession als Trauerredner entdecken konnte, da gibt es ja auch Musik auf den Trauerfeiern und sie hat eine Interpretation von Leonard Cohens Halleluja gemacht, die mich völlig geflasht hat. Und dann bin ich ein bisschen 3 Sekunden lang auf den Sack gegangen und sie hat sofort Ja gesagt. Es war kein Heiratsantrag, war bloß die Frage, ob sie Texte von mir haben möchte. Und das erste Ergebnis dieser ganz, ganz frischen Arbeit, also es zieht sich wirklich von ganz alt bis ganz frisch, diese ganz frischen Arbeit wird sie auch zelebrieren. Das alles am 12. November und an diesem Tag erscheint auch diese Sendung, die ihr hier hören könnt, auf Radio Marabu, das große Interview. Das alles heute, ne? Heute sozusagen, wir haben schon etwas vorher getroffen. Das ist natürlich klar. P16 wird als Band nicht dabei sein, aber einer von P16 ist wohl auch dabei. Ja, nicht auf der Bühne, aber er kommt halt als Gast. Man soll ja die Vergangenheit nicht ruhen lassen, jedenfalls nicht, wenn sie schön war. Ich habe ein bisschen so alle angeschrieben. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, die Jeanette vergessen. Weil die Lika keinen, also meine Frau hat das ja alles vorbereitet, die hatte keinen Kontakt zu diesen Leuten. Und die könnte ich auch noch anschreiben. Ich weiß, wo ich sie finde. Na gut, wir spielen jetzt auf jeden Fall erstmal P16. Den Titel P16 hast du geschrieben, damit fing so ein bisschen deine Texterkarriere an. Hier sind P16. Es kann nicht sein. P16 in der Geburtstagsrevue für Andreas Seele zum 50. Geburtstag. Und was wir da alle haben, ist auf jeden Fall ein Recht auf Rausch. Die Zöllner. Zöllner und ihr hört auf Radio Marabu Leicht sein. Ihr hört aber nicht mich, sondern ihr hört meinen Kompagnon André Gensicke. Frechheit. Ich weiß, eines Tages wird was passieren, da fällt die Stille mir in den Schoß. Die Hände wollen keine Fäuste mehr sein, die Finger lassen die Dinge los.

Für einen 30 Minuten Nonstop Music Block hat's nicht gereicht. Wir haben uns ein wenig verplaudert, aber umso angenehmer zuzuhören. Andreas Zähle zum 50. Geburtstag, der Gast hier auf Radio Marabu. Das waren die Boxtops, davor Leicht sein, die neue Single von den Zöllnern und ein Klassiker Recht auf Rausch. Davor P16 und jetzt Bühne frei. Mehr Europe's Alternative Music live auf Radio Marabu. Sein oder nicht sein? Das ist hier überhaupt nicht die Frage. Hauptsache Radio Marabu. Simon Felton. For a long time seems like forever, forever been away for a long time. Law Letters Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. For a long time seems like forever. Wir hören uns auf Kurzwelle und wollen uns elektronisch über diesen Vorgang in Kenntnis setzen? Ja, klar. Dann machen Sie eine Meldung per E-Mail an info@radiomarabu.de. Ah, ja. Radio Marabu hört man auch auf Kurzwelle 6150 und Jürgen Walter natürlich auch. Jürgen Walter, bitte. 6150. Marabu. Mit dem Album Alles kehrt wieder, Jürgen Walter live. Am 3. September, 16 Uhr, Berlin, Freizeitforum Marzahn. Am 1. Oktober, Berlin, Stadttheater Köpenick. Und am 5. Oktober, Elmenhorst, Landgasthaus Gute Laune. Mit Gisela Steinickert am 5. November in Magdeburg in der Grünen Zitadelle. Und am 17. Dezember das traditionelle Jahresabschlusskonzert der Berliner Wabe. Moi, je prends le large. Et par n'importe où. Macht nichts, wenn ich mag. Auf die Nase, Leben bis zum Grund. Neu, neu. Afghanistans Brunnenbaudrohnen helfen beim Bau des Berliner Flughafens. Erste Mädchenflugschule eröffnet. Keine Drohne. Radio von Mensch zu Mensch. Marabu. 2017. Radio Marabu. Ein strahlend blauer Himmel spannt sich am 12. November 2017 über die Metropole Leipzig. Auf dem Weg in die Innenstadt ziehen die Gratulanten durch ein Spalier tausender begeisterter Leipziger. So ist das Ziel, selbst für Gäste nicht zu verfehlen, die zum ersten Mal in Deutschland bzw. der Metropole Leipzig weilen. Schon Monate vorher setzen die umfassenden, vielseitigen Aktivitäten für die Geburtstagsrevue ein. Aus der Einheit wächst die Aktion. Ein Orkan des Jubels trägt den Jubilar auf seinen Platz. Stärker als alles Böse ist die Gewissheit des Sieges über das 49. Lebensjahr. Eine Sinfonie der Farben, der Freude und des Frohsinns. Gäste aus In- und Ausland. Zitieren wir Schiller. Wer zählt die Völker, nennt die Namen. In wie vielen Sprachen erklingt der Gruß? Alles Gute zum Geburtstag. Immer ist er Versprechen, Gelöbnis und Schwur, Solidarität mit dem Schaffen des Dichters zu wahren. Ein Höhepunkt werden die Lieder sein. Reißen Sie Ihre Zuhörer zu Begeisterungsstürmen hin. Zu den Vorrechten des Jubilars gehört wohl auch die Liebe. Feiern wir diese gemeinsam mit seiner Frau vor dieser imposanten Kulisse. Das Feiern macht hungrig. Dass es schmeckt, sieht man den Gesichtern an. Jeder kann so viel essen, wie er mag. Es sind Freundschaften, die nicht aus einer weltabgewandten, wirklichkeitsfernen Gefühlswelt entstammen. Hier verbindet die Liebe zur Kultur. Wenn das Finale dieser Revue verlischt, gilt sein Salut schon dem 60., 70., ja 80. Geburtstag. Jubilar Andreas Zähle, wie geht's mit 50? Naja, das ist ein wichtiges Datum, glaube ich. Also ich bin überhaupt kein Geburtstagsmensch und Freak. Ich habe auch früher, als ich jünger war, habe ich meine Geburtstage immer vergessen. Ich kann mich an einen Geburtstag erinnern, weiß nicht, irgendein Paar und 30. 32. oder so. Da haben Leute, da war ich so in einer Bürogemeinschaft, in der ich gearbeitet habe, und die haben da Happy Birthday to You gesungen und alles. Oh je. Und ich habe gedacht, die wollen mich jetzt verarschen. Also ich habe aber jetzt den Gag nicht erkannt, bis ich rausgekriegt habe, dass ich tatsächlich Geburtstag hatte an dem Tag. Also es war mir nicht so wichtig. Aber jetzt, da ich 50 werde, so habe ich habe eine Patientenverfügung unterschrieben heute und Testament ist. Habe ich auch schon, ja. Zum Notar geschickt worden. Hab mit meiner Frau geredet, wie das mit der Grabstelle. Ja, doch, ist ein wichtiges Datum. Ja. Auf jeden Fall. Also das mit dem Büro kann ich auch sagen. Ich bin auch so ein Geburtstagsmuffel und habe dann irgendwann gesagt, die schmücken dann immer die Büroräume so aus. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, keinen Luftballon. Und als ich dann kam, hing dann ein Luftballon mit dem Aufschrift, ich bin kein Luftballon. Ich bin kein Luftballon. Das ist genau so. 50 Jahre. Wenn man auf deine Webseite schaut, dann bist du Hochzeits- und Trauerredner. Ja. Wenn man aber über Facebook zum Beispiel vieles von dir mitbekommt, bist du häufiger als Trauerredner unterwegs. Wie hast du dir das angearbeitet? Das mit der Trauerredner, das war Zufall. Also man kommt ja zu so einem Job immer, wenn man das nicht unbedingt anstrebt, und das habe ich ja nicht getan. wie die Jungfrau zum Kind. Die Mama von einem Freund von mir ist verstorben, da habe ich die Trauerrede zusammen mit dessen Schwester und dessen Frau verfasst. Und ihm natürlich auch, und weil der sagte, du hast so eine tolle Stimme, ich möchte, dass du die Trauerrede machst, dann habe ich das gemacht. Dann kamen dann dadurch immer so mal so hin und wieder Anfragen. Und als ich nach Leipzig zog, wir uns Gedanken machten, ja, was mache ich denn dann so, weil ich immer einen Job gemacht habe. Also ist ja nicht so, von der Kunst kannst du nicht leben. Ne? Ich habe immer einen Job gehabt und in Leipzig hatte ich noch nicht die Idee, was ich in Leipzig machen könnte, sollte, wollte. Und die fragte dann halt einen befreundeten Bestatter, der viel mit rockradio.de zu tun hatte, früher mal, jetzt auch keine Zeit dafür hat, aber eben dadurch mich kannte, ob er sich vorstellen könne, dass ich das mal mache. Da hat er gesagt, doch, das kann ich mir vorstellen, hat er mir einen Auftrag gegeben und seitdem läuft es mit der Trauerrednerei. Die Hochzeitsrednerei kam dadurch, dass, ich sag mal so, auch Rockmusiker heiraten und sich dann überlegt haben, also das Gelaber von den Standesbeamten, das möchte ich nicht ertragen. Wir lassen uns eintragen und dann machen wir eine geile Party und der Hille hält die Rede. So ist das dann gekommen. Ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu Beerdigung. Ich habe da eine schreckliche Erinnerung an die Beerdigung meines Großvaters vor einigen Jahren und ich bin nicht religiös, muss ich dazu sagen. Und das war in Erfurt und meine Mutter hatte dann mit dem dortigen Trauerredner zum Beispiel, mein Großvater war eigentlich eher ein intellektueller Denker und Wirtschaftsfachmann, ein scharfer Kopf eigentlich. Und sie hat ihm dann hineingeschrieben, dass er in den letzten Lebensjahren den Garten lieben gelernt hat, was ich also wirklich, wo ich wusste, er hat ihn gehasst wie die Pest. Und dann dröhnte auch noch im Saal Time to Say Goodbye, also ein Lied, was er wirklich auch gehasst hat wie die Pest. Und da konnte ich mir das Grinsen in der ersten Reihe nicht so ganz verkneifen. Wenn du mit den Familien sprichst, merkst du dann auch, dass da vielleicht die Biografien geschönt werden? Na, die werden nicht nur geschönt, die werden teilweise auch gefälscht. Ich habe mein schönstes Erlebnis in dieser Richtung, also das erzähle ich jetzt einfach mal, weil das so geil war. Ein Bestatter hatte sich erlaubt, einer Dame, ich weiß auch nicht warum, ich glaube, das hat er allen erzählt, nur da ist es aufgefallen, zu sagen, Sie müssen sich vorstellen, wenn der Trauerredner zu Ihnen kommt, das ist wie ein Arzt oder wie ein Anwalt, Sie müssen dem Trauerredner alles sagen, auch das, was nicht in die Rede kommt. Und dann habe ich die Dame besucht, wusste aber nichts von dem Vortext, das habe ich erst hinterher erfahren, als ich dem das erzählt habe, gesagt, oh, ich glaube, das ist meine Schuld, weil und so. Und jedenfalls erzählte die eine gefühlte halbe Stunde und ich tippte alles ganz eifrig mit und hat gesagt, und das alles kommt nicht in die Rede. ja, also es ist, jetzt bin ich mal ein bisschen piefig, also ganz häufig kommt es vor, dass im Fall einer zweiten Ehe die erste Ehefrau nicht erwähnt wird, was manchmal richtig böse Folgen hat, weil dann auch die aus der ersten Ehe entstammten Kinder einfach keine Erwähnung finden, aber anwesend sind. Und das, da ist der Familienkrieg schon vorbereitet. Ich finde, man sollte einfach wirklich also wieder Bestatter, dass der Dame sagt, man muss ja alles sagen und sagen, warum nicht, dann kriege ich das schon hin. Biografien werden, wie gesagt, auch gefälscht und wenn man dahinter steigt, atmosphärisch, dann kann man auch aus dem, was man eigentlich weglassen oder verfälschen wollte, tatsächlich auch noch eine schöne Rede gestalten. Man muss es nur wissen. Peinlich wird es nur dann, wenn das wirklich so, es kriegt auch wirklich was Kriegerisches dann, also nicht von meiner Seite aus, sondern von den Angehörigen. Und da muss ich auch sagen, also wenn dein Trauerredner gesagt hat zu deinem Großvater, der hat seinen Garten lieben gelernt, dann hat ihm das jemand erzählt, ne? Und wenn er sich für Times to Say Goodbye entschieden hat, dann hat keiner widersprochen, mindestens das nicht. Das hätte man machen müssen. Ich sitze wirklich da und sage dann, und haben Sie schon mal über die Musik nachgedacht und haben Sie mal die Musik ausgewählt? Manchmal machen das die Bestatter schon in den Vorgesprächen und sagen, Musik ist fertig, alles gut, brauchst du nicht fragen, frage ich trotzdem, weil ich ja das auch in die Rede einarbeiten will. Und oft sitzen die tatsächlich da, die Menschen, und sagen, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, auf welche Musik er stand, was er gehört hat. Oder sie sagen Schlager allgemein, das fand er ganz lustig. Und dann gucken wir mal, dass wir was Schönes gemeinsam rauskriegen. Man kann da arbeiten. Und ich mache das sowieso sehr gerne. Also ich will eine individuell gestaltete Rede haben, wo ich keine Satzbausteine da sich ständig wiederholen habe und eine Biografie ist wie dieselbe klingen lasse, sondern wirklich den Menschen würdigen, dessen Leben, dessen Vorlieben und dessen Lebensleistung. Und wenn die Lebensleistung auch darin bestand, immer für die Familie gesorgt zu haben, was ja auch eine Lebensleistung ist auf jeden Fall, das möchte ich immer in den Vordergrund stellen. Und dann kommt erschwerend hinzu, was jetzt nichts mit diesen Verheimlichen und Verfälschen zu tun hat, das ist die Frage der Erinnerung, die man anders anticken muss. Sehr, sehr häufig, wenn jemand gestorben ist, und zwar in einem Fall, in dem oder in den Fällen, in denen die Menschen sehr lange Zeit davor krank oder sogar dement, das heißt also eigentlich gar nicht mehr sie selber waren. Ich hatte zum Beispiel wirklich eine Begegnung mit einem Menschen, der hat jeden Tag seine Frau besucht, obwohl sie 5 Jahre lang schwer dement war. Und das ist aber ihm so knallhart in Erinnerung, dass er Schwierigkeiten hatte, sich wirklich an die Zeit davor zu erinnern. Das muss man ihm rausziehen. Und wenn das passiert und du über das Leben sprichst, das wirklich gelebt war, die letzten 5 Jahre sind ja nicht bei knapp 80 Jahren ein ganzes Leben, dann hilfst du den Leuten auch, diese Trauer besser zu bewältigen und diesen Verlust anders zu sehen, weil du einen Menschen wieder auferstehen lässt für diesen kleinen kurzen Moment. Es gibt ganz viele Menschen, da freue ich mich drauf, die behalten die Reden immer. So. Ich habe ja auch einen anderen Hauptberuf und da hatte ich so ein bisschen mit der Fortsetzung jahrzehntelang zu tun. Da habe ich nämlich Grundstücksgemeinschaften bearbeitet und die entstehen ja oft im Krieg nach der Trennung. Jetzt machen wir aber handverlesenes Programm und spielen Leonard Cohen, You Want It Darker. Darker. ready, my lord. Leonard Cohen von seinem letzten Album, als die Platte erschienen ist, hattest du bei Facebook erzählt, dass deine Frau dir das Album untergeschoben hat. Und das führt mich zu einer Frage. Dein Leben wird ja von der Kultur überschattet. Teilst du mit deiner Frau dieses Kapitel? Ja, also Leonard Cohen. Überhaupt Kultur. Kultur, ja. Musik. Ja, das ist das Schöne daran. Also das, ich war ja schon mal verheiratet. Ich will jetzt aber meiner lieben ersten Frau nichts Schlimmes nachsagen. Aber ihr gar nicht. Also ganz im Gegenteil, ist eine tolle Dame. Aber die hat einen ganz anderen Musikgeschmack gehabt als ich. Das war schon auffällig. Ne? Also ich mochte nicht, wenn Pur in der Küche spielt oder so. Also das hat mich schon arg gestört. Und hier bei meiner Lika ist es so, dass wir auf dieselben Leute abfahren und dieselben musikalischen Vorlieben haben, auch kulturelle Vorlieben. Wir machen alles gemeinsam, ohne es großartig abzusprechen. Das ist nur das einzige entscheidende Kriterium ist, haben wir Zeit oder nicht? Haben wir beide Zeit oder nicht? Das ist alles, was da eigentlich eine Rolle spielt. Aber hingehen wollen wir immer zu denselben Sachen. Das ist gut. Bevor wir in die Geschichte hinabsteigen, zwei aktuelle Projekte. Zum einen hast du für den in Kürze Träger des Bundesverdienstkreuzes Lieder geschrieben für Roland Kaiser. Na, Texte. Also ja klar, Lieder schreibe ich ja nicht. Texte, klar. Ja, habe ich gemacht. Mal sehen, was draus wird. Er wollte sich noch melden und sagen, also er hält mich auf den Laufenden. Ich glaube, er hat sich für 6 oder 7 oder so entschieden. Ja. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und das andere Thema haben wir neulich schon mal... Ich weiß nicht, welche er genommen hat. Also hat er mir nicht... Wir haben über Jan Böhmermann uns amüsiert und über dieses Menschenleben tanzen Welt und so weiter. Und dass es wirklich schlimm ist zurzeit mit der Situation deutschsprachiger Texte. Er hat mir aber gar nicht gesagt, welche Texte er jetzt ausgewählt hat. Ist auch nicht wichtig, ich lasse mich überraschen. Ich finde es auf jeden Fall mutig, bin aber auch nicht wirklich überrascht, weil Roland Kaiser ist jemand, vielleicht ist das dann mal eine Möglichkeit, den ich schon immer mal auch zum alternativen Radio einladen wollte. Ich habe von ihm viele Interviews gesehen, schon vor 20 Jahren, ja, wo er auch mit der Schlagerbranche abgerechnet hat. Er ist einer, ich würde ihn als sehr ehrlichen Künstler einschätzen, der weiß, wann er ist und wo er ist. Wir sind jetzt hier in der Sendung und der zweite aktuelle ist noch die Jule Werner. Abseits will ich jetzt spielen. Ja. Jule Werner, du arbeitest auch an neuen Texten für sie. Naja, die Texte sind schon fertig. Ah, die nächste Platte. Wir spielen nochmal Abseits. Wieder schlägt am Rande des Wahnsinns, wenn sich dein Andreas Hehle ist hier zum 50. Geburtstag. Hallo nochmal, du kommst aus Borna, bist ein echter Sachse. Wie kamst du zum Texten? Naja, schon durch die Band Schulrock, aus der P16 wurde. Ich habe ja Gedichte geschrieben und habe auch, weil ich das mal im Rahmen von meiner Schule in Neukieritzsch, in der ich ging, da haben die dann mal so Leute gesucht, die da mal Gedichte vortragen für, weiß ich nicht, irgendwelche Patenbrigaden oder sonstigen Veranstaltungen oder so. Das habe ich dann immer mit Bravo gemacht und also erstmal Fremde. Und dann habe ich selber so, naja, also Gedichte geschrieben. Ich kenne die ein bisschen, ich finde die ja nicht so doll, aber die Lehrer waren begeistert und ich war ja auch so, weiß ich nicht, so 8, 9 Jahre alt und kann man. Ist dann im Prinzip auch ein bisschen ein Opfer geworden der Förderung. Das würde ich für mich auch so sagen, weil ich habe auch als Schreibender angefangen, als Gags und sowas geschrieben. Genau. Und ich hatte diese Entertainment-Geschichten, weil du gerade sagst, mit diesen Gags und so, die hatte ich ja mal mit da eingebaut. Also ich habe nicht bloß ein Gedicht vorgetragen, ich habe irgendwie so Art, was ich nicht wusste, weil ich das nicht kannte, Kabarett gemacht. Später habe ich Kabarett. Das war bei mir auch so. Ich war in einer Kabarett-Truppe und wir haben zum Teil Sachen von der Distel nachgespielt, aber ich habe dazwischen meine Solo-Texte gehabt. Genau. Und da hat sich dann die Band formiert im Pionierhaus Borna, wo ich dann auch viel zu tun hatte und die kannten mich auch alle. Und der Hartmut Lorenz, der die Band dann später gemanagt hat oder relativ gleich, der eigentlich Hausmeister war im Pionierhaus Borna, der hatte auch eine AG geleitet, die hieß Film und Musik und in der AG war ich drin und wir haben eben diese Textzelebrationen und so weiter zu Schuldiskotheken und so weiter als Unterhaltungsbestandteil so vorbereitet und geprobt und er hat gesagt, ihr müsst eigene Songs machen und wir haben gesagt, ja okay, und haben so versucht, haben gesagt, ja okay, vielleicht kriegen wir ein paar Noten zusammengebastelt, so als Junge, die waren ja auch alle total jung. Du ja auch, das war ja... Auch. Ja, ich war 10 oder so, als wir uns kennenlernten und dann hat er gesagt, ja mit den Texten, ich frage mal den Andreas Hehle, der macht ja die Gedichte, der kann bestimmt auch Texte schreiben und da hat er mich gefragt und dann habe ich so gesagt, nee, Texte, das kann ich nicht, das sind ja Liedtexte, ist ja was ganz anderes, ich schreibe hier so komische Gedichte und ne, so, das geht ja gar nicht. Und da habe ich dann überlegt, weil ich auch, als Kind willst du ja auch Erwachsene nicht enttäuschen. Und da bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, dem Kurt Demmler, an dessen Autogrammadresse, die aber auch seine Privatadresse war, eine Postkarte zu schreiben. Lieber Herr Demmler, ich soll hier Texte schreiben für eine Schülerband, weiß aber nicht, wie das geht und kannst du mir helfen? Also sie, ne? So. Und dann hat er mir eine Postkarte zurückgeschickt mit seiner Telefonnummer und den Tagen, an welchen er zu Hause erreichbar ist. Das habe ich gemacht, habe ihn angerufen, von der Post aus. Fernsprecher. Und da haben wir uns dann verabredet. Ja, der Demmler und ich. Und dann sollte ich ein paar Sachen mitbringen. Und da hat er mir dann gezeigt, wie man aus den Gedichten erstmal Texte baut, was nicht so geeignet ist. Und wie, und das hat sich ja bis zu seinem Tod dann fortgesetzt, so diese, zumindest der Kontakt, also der die Unterrichtung nicht mehr. Aber er hat dann gesagt, ja, nee, okay, als Texter bist du wirklich tauglich. Geniale Geschichte eigentlich, die auch sehr, sehr typisch für die DDR durchaus ist, dass da sehr viele engagierte Pädagogen waren. Ich war auch im Filmclub damals gewesen, im DEFA-Club, da haben wir dann auf den Dörfern zum Teil auch Filme gezeigt, auch amerikanische Filme, Beverly Hills Cup und dergleichen, aber eben auch DEFA-Filme. Ja. Ich sehe immer noch Liane vor mir, den Film zum Beispiel, mit dem sind wir damals umhergerockt. Ja. Liane, was war das? Das war ein Film mit Ariane Burbach, ein Gegenwartsfilm, sehr schön. Da spielt übrigens Putensen auch mit, über den hatten wir vorhin gesprochen. Echt? Ja. Danach, ja genau, Putensen, genau. Nee, aber sowas haben wir zum Beispiel auch gemacht, ganz interessant, ja. Genau. Und P16 wurden dann ziemlich erfolgreich. Die waren zumindest im Fernsehen zugegen, waren auch mal auf der FF dabei, im Neuen Leben, also so, was man so DDR-Zeiten erfolgreich nennen konnte. Als Schulrock schon, weil das war so ein DDR-weiter Wettbewerb, den die Sendung Rund veranstaltet hatte oder organisiert hatte. Da suchten die beste Schülerbands der DDR, genau, die beste Schülerbands oder Bands der DDR. Ich weiß gar nicht, wie die da drauf gekommen sind, jedenfalls haben die das gemacht und die Schulrock-Leute haben dann überlegt, der Hartmut Lorenz hatte sich das überlegt, der das ja gemanagt hatte, bewerben wir uns mal. Vielleicht, weil sie haben das sehr lange Zeitraum haben die das begleitet und haben immer die Bands, die sie nominierten, haben die besucht, haben dort Aufnahmen gemacht und der Hartmut hatte sich da ausgedacht, dass die zumindest so im regionalen Bereich dann bekannter werden und dann öfter spielen können, die Schulrock-Formation, wenn die mal einmal so mit so einem Trailer, mit so einem Teaser, mit so einem kleinen Doku-Film über die Schulrock-Band bei Rund auftauchen. So, und die haben, glaube ich, pro Sendung mal so 3 Bands vorgestellt. Und dann irgendwann gab es die große Auswertung der ganzen Jahresgeschichte, der Suche nach der, ich weiß gar nicht, wie die dazu gekommen sind, nach der besten Schülerband der DDR und das war dann eben halt Schulrock. Und Schulrock wurde P16, als sie 16 wurden. Ja. Sehr, sehr einfach. Aber diese Strukturen habe ich auch Erinnerungen. Ich habe 88 in Erfurt mal Leistungsschauen der Nachwuchsmusikanten moderiert. War damals wenig Publikum da, also eigentlich auch nur die Jury. Ich sehe noch den Lasch, sehe ich noch sitzen und einige andere Leute, aber das war 88, 89. Später hattest du dann ein bisschen Ärger gehabt, du bist dann nach Stralsund gegangen und ich habe zumindest bei Wikipedia irgendwas gefunden, dass das MFS empfohlen hätte, du solltest nicht weiter oder die P16 sollten nicht mit dir zusammenarbeiten. Gibt es da eine Geschichte zu? Ja, ne, das habe ich so nebenbei erfahren. Also die waren wieder beim Hartmut Lorenz da, zu Hause, glaube ich, haben die den besucht und haben ihm geraten, die Zusammenarbeit mit mir zu beenden. Ja. Aber so wild waren doch die Texte gar nicht. Nee, da ging es ja auch gar nicht um P16, da ging es wiederum um eine völlig andere Geschichte, weil ich habe, nachdem ich nach Stralsund ging, für die Turmband aus Stralsund Texte geschrieben und das war so eine evangelische Band, aber nicht nur. Es war eine der, wie sich so praktisch aus dem historischen Exkurs, aus dem Rückblick herausstellte, war das dann doch irgendwann eine der wesentlichsten Bands, der war richtig volle Konzerte und dergleichen, für den sogenannten Widerstand. So. Und das wurde sie aber erst, nachdem ich die Texte für sie schrieb. Vorher haben die ja nachgespielt und so. Oder so, so christliche Texte vertont. Und jetzt kam ich als weltlicher, nicht christlicher Mensch und wir haben dann sozusagen unsere eigenen christlichen Botschaften entwickelt. Und die waren sehr DDR-kritisch. Ja, ich hatte sehr viel Kontakt mit dem MFS gehabt und die sind dann halt beim Hartmut gewesen und haben gesagt, also es ist nicht förderlich, wenn die weiter mit mir zusammenarbeiten. Wir haben für diese Sendung 3 Titel von P16 und bei einem sind wir uns nicht ganz sicher, ob du den geschrieben hast. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das noch ein ziemlich großer Hit war. Da gab es bei Stopprock auch ein Video, den spielen wir jetzt. Hier sind P16, du sagst kein Wort. Wie verzaubert stehst du da? Wenn unsere Hände sich berühren und deine Blicke fragen, kann ich deinen Atem spüren. Du bist mir so nah. Du siehst mich an und sagst kein Wort. Wir sehen uns an und wissen doch, kein Weg, der zu weit ist für uns zwei. Alles um uns her ist einerlei. Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, ah, ah, ah. Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, ah, ah, ah. Wenn wir uns in die Augen sehen, kann uns nichts im Weg stehen. Die Zeit, sie rennt so schnell vorbei. Komm, halt sie fest für uns zwei. Du siehst mich an und sagst kein Wort. Wir sehen uns an und wissen doch, kein Weg, der zu weit ist für uns zwei. Alles um uns her ist einerlei. Auf Radio Marabu, an meiner Seite Andreas Hehle, zum 50. Geburtstag die Interviewsendung. Nächste Station Stralsund, als Sachse an die Küste. Hast Ausbildung gemacht und beim Theater gearbeitet. Was verbindet dich mit der Küste? Ja, also es ist ja so passiert, dass meine Mutter gestorben ist. Ich habe aber mit meiner Mutter nur alleine gelebt und bin dann zu meinen Großeltern gezogen, die in Stralsund lebten, ne, wo meine Mutter ja eigentlich ursprünglich auch herkam. Und habe dort die 9., also den Rest, glaube ich, 14 Tage noch oder so der 9. Klasse und die 10. dann abgeschlossen, habe dann eine Lehre als Schriftsetzer gemacht und war dann am Theater. Ja, was war die Frage? Eigentlich nur, was verbindet dich mit der Küste? Heute noch gerne dort? Ja, absolut. Du musst dir ja vorstellen, das war meine wildeste Jugendzeit. Aber wirklich in allen Facetten, die man sich im Zusammenhang mit dem Begriff wildeste Jugendzeit so vorstellen kann. Ich habe dort, um Texte unter die Leute zu bringen, habe ich dort zum Beispiel auch Bands gegründet, also so aus bestehenden Musikern. Also so habe die auch durcheinander gewürfelt, die haben das auch alle völlig bekloppt. Also ich glaube, es war auch für Stralsund, was Bands mit eigenen Songs betraf, die innovativste Zeit. Und ich habe da also wirklich richtig, richtig gezaubert mit den Leuten zusammen. Die Leute haben aber gerne mitgezaubert. Das war alles unglaublich schön. Ich glaube, es gab so 7, 8 Bands, die alle so nur gegründet waren, damit die meine Texte singen. Ja, also um mir einen Gefallen zu tun quasi. Also das war erstmal so das. Und dann habe ich natürlich auch viel gelernt. Ich bin dann später ins Theater gegangen, gleich eigentlich fast nach Abschluss der Lehre und hatte dort auch ganz viele Kontakte zu Künstlern anderer Art und habe dann also so Gespräche geführt. Das war eine wachsende Zeit. Und die Turmband gab es immer noch und ich bekam dann auch, habe ja ein eigenes Kabarett gehabt, bekam dann Auftrittsverbot, mal hier und mal da. Es war echt interessant. Und die Kontakte zu den Leuten, die fast alle nicht mehr in Stralsund wohnen, aber dort eben halt gewohnt haben in der Zeit. Diese Kontakte sind heute noch beständig. Und lustig ist, dass eigentlich der Demmler auch wieder dran schuld war, dass ich in Stralsund sozusagen als Texter Fuß fassen konnte, weil der dort auf der Freilichtbühne zu einem Karussellkonzert war, bei dem ich auch war. Und kurz zuvor, bevor er mich sah, hat ihn der Vertreter einer jungen, aufstrebenden Band angesprochen und gefragt, ob der Demmler nicht für ihn Texte schreiben wollte, was Demmler nicht wollte. Aber der fand das dann ganz günstig, dass er mich gesehen hat, gesagt, hier, das ist der Andreas Hede, der schreibt auch tolle Texte und arbeitet doch mal mit dem zusammen. Der wohnt ja jetzt auch in Stralsund, was die ja nicht wussten. Mich hat ja kein Mensch gekannt. Das war der Burkhard Schmidt, mit dem ich heute noch eng befreundet bin, der leider heute, also zu dieser Party hier nicht da sein kann, weil er musikalisch verhindert ist. Aber im Herzen ist er sicherlich mit dabei. Du hast zu der Zeit einen großen Hit gehabt, zum Beispiel mit Ines Paulke auf jeden Fall. Also du hast auch für die große Revue getextet, Himmelblau. Ja, na, das sind Sachen, die entstanden sind aus dem Paket, das ich dem Arnold Fritsch mal in die Hand gedrückt habe. Und der hat sich da so rausgesucht, hier, das ist für den Kantuschor und das ist für das. Und das ist so irgendwie, konnte er die Sachen gebrauchen. Und eins davon war Himmelblau. Und Himmelblau wurde dann wirklich also bis zur Endfassung verwertet. Und ist auch völlig irre, ne? So, das war eigentlich gar nicht für die Ines Paulke gedacht. Und es hat einen anderen Weg genommen, aber der Weg war okay. Wir spielen das jetzt am Ende der ersten Stunde, Himmelblau, Ines Paulke.